Thank you. Thank you. Thank you. wir betreten Feuer, trunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber bilden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, nur ein sanfter Flügelwein. Deine Zauber bilden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, nur ein sanfter Flügelwein. Thank you.